Es ist 7:55. Das Wichtigste aus Hessen, Deutschland und der Welt mit Jan Heinemann. Hitradio FFH. Die Nachrichten. Guten Abend. Ein VW Golf randvoll mit Rinderhackfleisch. Die Polizei in Frankfurt hat bei einer Verkehrskontrolle eine außergewöhnliche Entdeckung gemacht und das völlig überladene Auto gestoppt. FFH-Reporter Yannick Schick. Ja, die Polizei kann es selbst kaum glauben, spricht von einer fahrenden Metzgerei. Bis an die Decke des Autos stapeln sich die Tüten mit dem Rinderhackfleisch, insgesamt 800 Kilo. Die Kollegen vor Ort hätten ihren Augen kaum getraut. Der 55 Jahre alte Fahrer behauptet, er habe das Fleisch für den eigenen Verzehr von einem LKW-Fahrer gekauft. Allerdings hat er das Hack nicht mal gekühlt. Er muss sich jetzt wegen Verstoß gegen das Tierseuchengesetz verantworten. Yannick Schick, Frankfurt. Sie sollen für einen ausländischen Geheimdienst spioniert haben. Das Landeskriminalamt hat in Frankfurt drei mutmaßliche Agenten festgenommen. Wie die Bundesanwaltschaft mitteilt, sitzen die Verdächtigen bereits in Untersuchungshaft. Sie sollen ein Café ausgekundschaftet haben, um jemanden aus der Ukraine zu überwachen, hieß es. Für welches Land sie gearbeitet haben sollen, ist noch nicht bekannt. Wassermassen lassen Autos durch die Straßen schwimmen. Golfballgroßer Hagel durchschlägt zahlreiche Fensterscheiben. Ein Jahr ist das heftige Unwetter durch Sturmtief Lambert in Kassel jetzt schon her. Die Schäden aber sind noch längst nicht alle behoben. FFH-Reporter Marcel Ruge. Wir werden jetzt noch 2 bis 3 Jahre mit den Schäden zu tun haben, sagt mir Dachdeckermeister Heiko Rudolf. Auch die Kfz-Werkstätten arbeiten weiter ab. In Kassel zählen zerbeulte Autos nach wie vor zum Stadtbild, denn Hagelreparaturen dauern Tage. Über 17 Millionen Euro Schäden sind alleine an den Gebäuden von Stadt und Kreis Kassel entstanden. Die Kita Fasanhof hat's besonders schwer getroffen. Sie macht erst in 2 Jahren wieder auf. Marcel Ruge, Kassel. Die Fußball-Europameisterschaft bei Hitradio FFH. Erster Sieg im zweiten Anlauf für Österreich bei der Fußball-Europameisterschaft. Das ÖFB-Team gewinnt das zweite Gruppenspiel gegen Polen mit 3:1. FFH-Reporter Luca Hartmann. Ja, das Spiel ist vor wenigen Sekunden zu Ende gegangen und man muss sagen, es war ein ganz hartes Stück Arbeit für die Österreicher. Lange hat es 1:1 gestanden. Erst in der zweiten Halbzeit treffen dann Leipzig-Profi Baumgartner und Ex-Bundesligaspieler Arnautovic eiskalt zum Sieg. Und man muss sagen, das sind ganz wichtige 3 Punkte für Österreich. Für viele gilt die Mannschaft von Ralf Rangnick ja so ein bisschen als Geheimfavorit. Nach der Niederlage zum Auftakt gegen Frankreich ist jetzt zumindest das Achtelfinale schon mal in greifbarer Nähe. Luca Hartmann, Sportredaktion. Zuvor gewann die Ukraine bereits 2:1 gegen die Slowakei. Um 21 Uhr kommt es dann noch zum Spitzenspiel Frankreich gegen die Niederlande. Und jetzt der FFH-Staupilot mit Daniel Franzen. Gebietsweise gibt's starken Regen- und Aquaplaning-Gefahr im FFH-Land. Bitte fahren Sie überall besonders vorsichtig. A3 Frankfurt-Köln zwischen Rasthof Medenbach-Ost und Wiesbaden-Niedernhausen. 3 Kilometer stockender Verkehr. Hier ist das defekte Auto inzwischen weg. A3 Frankfurt-Würzburg zwischen Obertshausen und Hanau gab es einen Unfall mit 4 Autos in der Abfahrt zur B45 Richtung Hanau. Vielen Dank an Staupilot Michael Belz, der hat uns das gemeldet. Und A66 Hanau-Fulda zwischen Gelnhausen-Ost und Bad Orb-Wächtersbach. 3 Kilometer Stau nach einem Unfall auf der rechten Spur. FFH, das Wetter. Stark bewölkt, teils mit Schauern und Gewittern. So geht's weiter durch den Abend. In der Nacht klingen die Schauer langsam ab und wir kriegen Tiefstwerte von 10 bis 14 Grad. Morgen am Samstag gibt's hier und da ein paar Sonnenstrahlen, aber oft sind wieder viele Wolken unterwegs. Erneut mit Schauern und Gewittern, dazu 18 bis 23 Grad.